Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Ach, what a beautiful life that we don't have to use people, but together with the people we can serve our Jesus. Ach, wie wunderbar ist das Leben, dass wir die Menschen nicht benutzen müssen, sondern gemeinsam mit ihnen unserem Jesus dienen können. Nothing we do at the expense of others. Nichts, was wir tun, tun wir auf Kosten anderer Menschen. We don't never, never, never use people. Wir benutzen niemals Menschen. You know, Jesus, when he came as the great rabbi into the eyes of the Jews, als Jesus kam, in den Augen der Juden der große Rabbi, the rabbis always had people serving them. Hatten die Rabbiner immer Leute, die ihnen dienten. And Jesus said in Matthew 20, verse 28, und Jesus sagte in Matthäus 20, Vers 28, he said, the Son of Man is not come to be served, but to serve. Der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen. And Paul, in his writings, and if you study the history in his lifestyle, Paulus hat in seinen Schriften und wenn du die Geschichte seines Lebensstils studierst, he has modeled Jesus and represented him so well. Jesus nachgeahmt und ihn so gut repräsentiert. Okay, so look what he says next. Schau mal, was als nächstes sagt. So don't always seek what is best for you at the expense of other. Yes, you are free to eat anything without worrying about your conscience. Versucht also nicht immer das, was für euch am besten ist, auf Kosten eines anderen zu erreichen. Ja, ihr dürft alles essen, ohne euch Sorgen um euer Gewissen zu machen. Paul, why are you talking about eating now? Paulus, warum sprichst du jetzt vom Essen? Well, remember, he was talking about sacrifice to idols and eating that meat. Erinnerst du dich, dass von Götzenopfern und dem Verzehr dieses Fleisches sprach? So, there are people who actually used grace so that they could hurt other people. Es gab Menschen, die tatsächlich die Gnade benutzten, um anderen Menschen zu schaden. They literally said, sie sagten buchstäblich, because I'm free, because there's only one God, weil wir frei sind, weil es nur einen Gott gibt, I can eat the meat that they sacrificed to their idols. Können wir das Fleisch essen, das sie ihren Götzen geopfert haben. Now, the cultural and the city context of Corinth, der kulturelle und örtliche Kontext von Korinth zeigt, they sacrificed meat to their gods, which Paul calls demons, dass sie ihren Göttern, die Paulus als Dämonen bezeichnet, Fleisch opferten. And then they sold that meat on markets. Und dieses Fleisch dann auf den Märkten verkauften. Now, Christians who were mature Christians, they understood that I can eat that meat, it's perfectly fine. Reife Christen haben verstanden, ich kann dieses Fleisch essen, das ist in Ordnung. Now, I don't know if that makes a sense to some of the listeners that we have here. Ich weiß nicht, ob das für einige unserer Zuhörer Sinn macht. But when I was a kid, aber als ich ein Kind war, of course I grew up in Austria that about 55 years ago was extremely Catholic. Ich bin in Österreich aufgewachsen, das vor 55 Jahren sehr katholisch war. And at Easter you had to take your big chunk of ham to the Catholic priest to bless it. Und zu Ostern musste man sein großes Stück Schinken zum katholischen Priester bringen, damit es segnete. Yeah, so the Catholic priest would bless the Easter ham. Der katholische Priester segnete den Osterschinken. So what did Christians do? Was taten die Christen? Ah, that's demonic, that's occult, that's evil, you can't eat that ham. Ah, das ist dämonisch, das ist okkult, das ist böse, du kannst den Schinken nicht essen. And that's what happened here in Corinth. Genau, das ist hier in Korinth passiert. Some said, this is really, really bad, this is demonic, don't touch it. Einige sagten, das ist wirklich schlimm, das ist dämonisch, rührt es nicht an. Others said, I can eat whatever I want to. There's only one God. Andere sagten, wir können essen, was wir wollen. Es gibt nur einen Gott. And this is exactly what Paul is talking about. Genau darüber spricht Paulus. So Paul is actually, he's affirming them. Sure, you can eat that meat that's been sacrificed to demons. Of course you can. Paulus bekräftigt sie sogar. Natürlich könnt ihr das Fleisch essen, das den Dämonen geopfert wurde. Natürlich könnt ihr das. And he's even using scripture to prove that you can do that. Er benutzt sogar die Heilige Schrift, um zu beweisen, dass man das tun darf. Look, the very, very, very next verse is a quote from the psalmist. Schau mal, der unmittelbar darauf folgende Vers. Es ist ein Zitat des Psalmisten. That's verse 26 here. Das ist hier Vers 26. For the earth and all its its abundance belongs to the Lord. Denn die Erde und all ihr Reichtum gehören dem Herrn. So look what Paul is saying. Nun schau, was Paulus sagt. Can you technically eat a meat that's been offered to demons? Kannst du eigentlich das Fleisch essen, das den Dämonen geopfert wurde? Of course, because it's all the Lord's. Natürlich, denn es gehört alles dem Herrn. Before the animal was sacrificed, it belonged to God. He created it. Bevor das Tier geopfert wurde, gehörte es Gott. Er hat es erschaffen. So sure you can eat it. Sicher kannst du das essen. But Paul is putting it into this context for the Corinthians to understand. Paulus stellt es in diesen Kontext, damit die Korinther es verstehen. Listen carefully to what I'm about to say. Hör gut zu, was ich jetzt sage. And I'm going to make a sentence that you better grab, write down and put it on your heart. Ich sage einen Satz, den du dir am besten schnappst, aufschreibst und auf dein Herz schreibst. Paul is saying, Paulus sagt, that love for your brother and sister is more important than your personal freedom. Dass die Liebe zu deinem Bruder und deiner Schwester wichtiger ist als deine persönliche Freiheit. To be all about our personal freedom, our personal victory, our personal relationship with God. Es geht zwar um unsere persönliche Freiheit, unseren persönlichen Sieg, unsere persönliche Beziehung zu Gott. But in reality, true life is not personal. True life is always communal. Aber in Wirklichkeit ist das wahre Leben nicht persönlich. Das wahre Leben ist immer gemeinschaftlich. While everything belongs to the Lord and you can eat whatever you want, not at the expense of your brother. Zwar gehört alles dem Herrn und du kannst essen, was du willst, aber nicht auf Kosten deines Bruders. And that's exactly what he says in verse 25. Genau das sagt er in Vers 25. You are free to eat anything without worrying about your conscience. You are free. Ihr dürft alles essen, ohne euch Sorgen um euer Gewissen zu machen. Du bist frei. But you have to connect verse 24 and verse 25. Aber du musst Vers 24 und Vers 25 miteinander verbinden. If the freedom of my conscience stops the spiritual advancements of my brother. Wenn die Freiheit deines Gewissens den geistlichen Fortschritt deines Bruders aufhält, then I have to sacrifice my freedom. Dann musst du deine Freiheit opfern. Because life is communal, life is not individual. Denn das Leben ist gemeinschaftlich, das Leben ist nicht individuell. I'm telling you, in these last days before Jesus returns, mark my words, I'm going to give a prophetic declaration. In diesen letzten Tagen vor Jesu Wiederkunft, merke dir meine Worte, ich gebe dir eine prophetische Botschaft. We are going to see two things within the church. Werden wir zwei Dinge in der Gemeinde erleben. I'm not worried about what we're going to see in the world. The world has nothing to do with me. Ich mache mir keine Sorgen darüber, was wir in der Welt erleben werden. Die Welt hat nichts mit mir zu tun. I've been crucified to the world and the world's been crucified to me. Ich bin für die Welt gekreuzigt und die Welt ist für mich gekreuzigt. Within the church you're going to see two things. Innerhalb der Gemeinde werden wir zwei Dinge erleben. An incredible increase of selfishness. Eine unglaubliche Zunahme des Egoismus. And an incredible increase of selflessness. Und eine unglaubliche Zunahme der Selbstlosigkeit. In the middle of a radically selfish Christian community. Inmitten einer radikal selbstsüchtigen christlichen Gemeinschaft. There will arise a remnant of people that live for one another. Wird sich ein Rest von Menschen erheben, die füreinander leben. You're going to see both extremes. Du wirst beide Extreme erleben. There won't be much middle ground. Einen Mittelweg wird es kaum geben. And I want to be part of the one who lives selflessly for his brother and sister. Ich möchte zu denen gehören, die selbstlos für ihren Bruder und ihre Schwester leben. See you tomorrow. Bis morgen.